Kapitel 9. Rainer saß in einem Laden. Er hatte seinen Einkaufszettel in der Hand und starrte zu bestimmt 10-mal darauf, ohne zu verstehen, was er braucht. Caroline war bis gestern Abend geblieben. Da meinte sie, sie müsse nach Hause und was erledigen. Auf die Frage, wann sie sich wieder sehen würde, gab sie ihm keine genaue Antwort. Nur, dass sie sich wiedersehen würden. Heute war er in der Stadt, um einiges zu erledigen. Da fiel ihm auf, dass durch Caroline sein Wochenplan durcheinander kam und er nichts zu essen hatte. Zwar war es nun nur noch Mittwoch, Donnerstag, aber er hatte lieber was zu Hause, als hinterher wieder was bestellen zu müssen. Außerdem dachte er, sei es auch nicht gesund, nur fertig essen oder Fast Food in sich reinzustopfen. Er saß gerade beim Bäcker und trank einen Kaffee, als eine Frau an ihm vorbeilief. Sie verströmte einen ungewöhnlich schönen Duft. Nicht aufdringlich, aber sehr angenehm. Er tat etwas, was er normal nicht machte. Er sah sie an, die leicht entfernt neben ihm stehen blieb. Sie konnte höchstens 19 oder 20 sein. Sie stand da und drehte sich zu ihm um. Eine andere junge Frau kam mit einem Einkaufswagen hinter ihr her. Diese war wohl etwa so alt wie er. Beide waren wirklich schön. Das Mädchen mit dem Wagen sah zufällig in seine Richtung und ihre Augen weiteten sich kurz. Dann flüsterte sie dem anderen Mädchen etwas ins Ohr. Auch sie erstarrte. Er lächelte, sah wieder auf seinen Zettel und trank einen Schluck. Er glaubte zu wissen, warum die Mädchen so starrten. Er saß auf einem Stuhl mit übereinander geschlagenen Beinen. Etwa Ass hatte er in der Hand und in der anderen eine Tasse Kaffee. Eines oder beide der Mädchen kannten wohl sein Buch und somit sein Bild vom Buchrücken. Sowas kam öfter vor. Auch wenn es ihm unangenehm war, blieb er immer, wen er erkannt wurde, freundlich. Als er wieder aufsah, waren die beiden verschwunden. Klar, anstarren konnten sie ihn, aber ansprechen traute sich keine. Auch das kam oft genug vor. Das mit Caroline war zwar schön und gut, aber eine Frau fürs Leben konnte das wohl kaum werden. Dafür war der Altersunterschied einfach zu groß. Außerdem war er sich sicher, dass sowohl seine als auch ihre Gefühle lediglich aufs Schlafzimmer fokussiert waren. Somit würde außer Sex und eventuell einer normalen Freundschaft nicht mehr daraus entstehen. Nicht, dass er was gegen ältere Frauen hatte, im Gegenteil. Er hatte sogar ein Buch geschrieben, in dem er all seine Wünsche und Träumereien auslebte. Geschrieben hatte er es, als er merkte, dass er auf die Mutter eines Schulfreundes scharf war und sich fast jede Nacht vorstellte, wen er sich wichste, dass sie es war, die das machte. Die Hauptperson im weiblichen Bereich, zwar Ende 40, genau wie Caroline. Er dagegen war damals erst 19 gewesen. Es war sein erstes Buch. Er trank seinen Kaffee aus und als ob die beiden Mädchen seinen Verstand gereinigt hatten, stand er auf, las, was er brauchte und nahm einen Einkaufen mit in den Laden. Bei den Getränken im dritten Gang standen die beiden Mädchen erneut. Sie standen vor den Baileys und Bacardi. Die Ältere redete stark auf die Junge ein. Er hatte zwar noch was zu Hause, aber den Spaß ließ er sich nicht entgehen. Ihm war klar, dass es wohl um ihn bei ihrem Gespräch ging. Er ging auf die beiden zu, die ihn noch nicht bemerkt hatten. Er räusperte sich und stellte seine Stimme so tief und erotisch er konnte. Innerlich grinste er, äußerlich ließ er sich aber nichts anmerken. Er sagte nur einen einzigen Satz. Kann ich mir bitte ein Baileys und eine Flasche... Kann mir bitte eine den Baileys und eine Flasche Bacardi reichen? Das Jüngere der beiden schrak so zusammen, dass er fast ein schlechtes Gewissen bekam. Es war fast, als habe sie noch nie einen Mann sprechen gehört. Ihm fiel auf, wie schön sie war, auch wenn er eigentlich nicht auf Frauen in seinem Alter stand oder älter. So spürte er doch, wie sich bei ihm etwas regte. Die Ältere der beiden nahm je eine Flasche aus dem Regal und reichte sie ihm. Dabei lächelte sie unsicher. Er nahm sie, legte sie in seinen Korb, den er an den angewinkelten Unterarm gehängt hatte, und bedankte sich. Er drehte sich um und hörte, wie die eine sagte, »Tina, das ist der, glaube ich.« Er drehte sich um und lächelte süß und sagte, »Ja, das bin ich. Wollt ihr ein Autogramm?« Das jüngere Mädchen starrte ihn auf einen Schlag irgendwie böse an. Er wunderte sich darüber. Die Ältere sagte, »Sie sind echt ein Schwein.« Er grinste weiter, drehte sich um und ging. Naja, nicht jeder mochte seine Bücher. Allerdings machte ihn das sehr traurig, wie sie ihn angeschaut hatten. Wen sie seine Bücher nicht mochten, warum haben sie sie dann überhaupt gelesen? Hätte er aber so reagiert, wie er sich jetzt gerade fühlte, war er sicher in Tränen ausgebrochen. Es ärgerte ihn, dass er immer den harten Kerl spielen musste. Er hatte zwar verschiedene Arten von Büchern geschrieben, aber die Erotik verkauften sich irgendwie am besten. Dass die Themen oder Sachen, die darin vorkamen, allerdings nicht jedem gefielen, war ja klar. Auf dem Heimweg wunderte er sich, dass ihm das junge Mädchen nicht aus dem Sinn gehen wollte. Normalerweise machte er sich ja nichts aus so jungen Dingern, zumal er ja mindestens 5 Jahre wen nicht noch älter war als sie. Heutzutage war das immer schwer zu sagen. Nur dass das nicht Mutter und Tochter waren, war ihm klar. Ärgerlich dachte er an Thorsten. Er grübelte noch eine Weile, dann fiel ihm wieder auf, dass die ältere Tina zu der Jüngeren sagte, vielleicht ist sie ja die kleine Schwester oder so. Das Alter könnte passen. Zu Hause angekommen, räumte er alles in den Kühlschrank und die Gefriertruhe räumte etwas auf und setzte sich an den Schreibtisch. Als er ein paar Sekunden saß, merkte er, wie wieder das junge Ding in seinem Sinn auftauchte. Er schüttelte den Kopf und checkte seine E-Mails. Er hatte 3. Die erste kannte er nicht, die anderen 2 waren von seinem Verleger. Er wusste zwar nicht wie, aber er hatte es trotz Carolines Anwesenheit geschafft, das Buch zu schreiben und hatte es, bevor er morgens losgefahren, noch an den Verlag geschickt. Er öffnete die ältere der beiden. In fetten Großbuchstaben stand da, wann kommt endlich dein Buch fertig an? Rainer lächelte. Die Nachricht kam nur etwa 10 Minuten, nachdem er es abgeschickt hatte, an. Da war der Verleger wohl etwas zu vorschnell. Das war aber gut für ihn, denn so konnte er einen besseren Deal an Land ziehen. Er schrieb eine E-Mail, dass er sich auch gerne einen anderen Verlag suchen könne und dass er es am Morgen geschickt hatte. Dass er seine E-Mails checken solle, bevor er Leute anbrüllte, wäre wohl weniger Stress. Und dass er doch immer pünktlich lieferte. Welchen Schriftsteller erkannte, der im Jahr so viele Bücher rausbrachte wie er? Tatsächlich brachte er fast jeden Monat oder jeden zweiten mindestens ein neues Buch raus. Dieser Druck, den er bekam, verlängerte die Sache nur. Er öffnete die zweite Mail, in der sich der Verleger, wie er schon ahnte, entschuldigte. Da die Nachricht allerdings erst vor etwa 10 Minuten ankam, konnte er sich damit behelfen, zu sagen, dass die Nachricht ankam, während er die andere geschrieben hatte. Was wiederum bedeutete, dass der Verleger kaum eine hatte, um sich einem guten Deal zu entziehen. Gut für ihn, schlecht für den Verlag. Es mochte unfair sein, aber in diesem Beruf musste man, um zu überleben, zumindest teilweise schmutzig kämpfen. Es gab genug junge Schriftsteller, die mit einem Butterbrot für ihre Woche oder gar monatelangen Arbeiten abgespeist wurden. Er hatte einmal einen jungen Schriftsteller kennengelernt, der mit ihm erzählte, dass er für jedes Buch, das verkauft wurde, gerade mal 3 Euro bekam. Das Buch aber für mehr als 15 im Laden verkauft wurde. Er selbst bekam fast 10 für jedes Buch und sie kosteten 20 im Laden. Also hatte er meist einen guten Deal, weil er etwas die Hälfte des Verkaufs verdiente. Natürlich kam bei ihm hinzu, dass er seit mehr als 6 Jahren den Beruf machte und mittlerweile fast 50 verschiedene Bücher verkauft hatte, alle an demselben Verlag. Die anderen 10 teilten sich in 5 für den Laden und 5 für den Verlag. Allerdings musste man auch sagen, dass er fast 1 Buch im Monat brachte. Daher lohnte es sich mehr für den Verlag. Er sah auf die Uhr. Es war etwa 16.30 Uhr. In dem Brief stand noch, dass das neue Buch sehr gut sei und er denkt, es könnte ein Bestseller werden. Das war bereits das 3. von 20 Büchern, bei dem er das sagte. Beim ersten Mal hatte er sich noch Hoffnungen gemacht, aber die verging schnell. Sicher, er konnte, wenn ein Buch rauskam, mit mehr als ein paar tausend Vorbestellungen und weiteren Käufen rechnen. Aber dennoch war er nie so weit gekommen. Ihm wurde irgendwann klar, dass sein Verleger das nur sagte, weil er einen besseren Deal für sich machen wollte. Er schreibt eine kurze Antwort, auch auf die Frage, ob er schon eine Idee für ein neues Buch hatte, beantwortete er. Tatsächlich arbeitete er noch an 2 Büchern, die fast fertig waren. Für das eine fiel ihm kein richtiges Ende ein. Für das andere brauchte Herr noch eine dramatische Wendung und einen Titel. Wenn alles klappte, könne er sich nächsten Monat einen Traum von 2 Büchern zur gleichen Zeit erfüllen. Er schickte die Nachricht ab und lehnte sich zurück. Ein Geräusch des PCs ließ ihn aufschauen. Die unbekannte Mailadresse hatte ihn eine zweite nach Eicht geschrieben. Er begann mit der ersten. Hallo Rainer, ich hoffe, es geht dir gut nach uns. Geil, ein paar Tagen. Tut mir leid, dass ich weg musste. Aber ich hatte einen Termin und ein neuer Termin hätte mich 2,5 Monate Wartezeit gekostet. Ich dachte, wen du nichts dagegen hast, kann ich heute Abend bei dir vorbeikommen. Ich würde gerne jemanden mitbringen und dir vorstellen. Vielleicht hast du hier Lust auf etwas mehr Spaß mit mir und dieser Person. Ich hoffe, du antwortest mir. Wir brauchen deine Antwort bis spätestens 17 Uhr. Kuss und geile Grüße. Caroline. Er sah auf die Uhr. Es war fast 16.45 Uhr. Er wollte gerade antworten, da beschloss er, die andere Nachricht zuerst zu lesen. Vielleicht hatte es sich ja bereits erledigt. Sich zu freuen, bevor es sicher war, war dumm. Er öffnete die zweite Mail in der Hoffnung, dass es klappen würde. Hallo Rainer, Caroline nochmal. Ich weiß nicht, ob du meine Mail schon gelesen hast oder sie überhaupt angekommen ist. Ich hoffe, dass du zu Hause bist. Wir fahren in 10 Minuten los zu dir. Die andere Person ist wild darauf, dich kennenzulernen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dich so überfalle und dass es okay ist. Ich weiß ja, dass du viel zu tun hast mit deinen Büchern. So. Ich hoffe, es ging alles gut mit dem aktuellen. Wir sind in etwa 40 Minuten bei dir. Den Toröffner habe ich übrigens noch im Auto. Den haben wir vergessen rauszunehmen, nachdem wir am Samstag essen waren. Bis gleich. Caroline. Rainer saß mit offenem Mund da und wusste nicht, was er sagen sollte. Er überlegte kurz, dann tippte er eine Antwort. Hallo Caroline, ich hoffe, du liest diese Nachricht noch. Ich bin mir nicht sicher, ob du es über Handy lesen kannst, wie ich es kann. Ja, ihr könnt mich besuchen kommen. Ich hatte mich schon gewundert, warum nur 2 Toröffner am Schlüsselbrett hängen. Freue mich auf euren Besuch. Bis gleich.